Dropkick Drama 192. Hiermit ist die Sommerpause offiziell beendet. Hallo Thomas. Bonjour Armbanduhr. Ja, wunderbar, da sind wir wieder. Endlich. Woher diese Begrüßung kommt? Ob ich weiß, woher die kommt? Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir das, glaube ich, schon mal versucht hast zu erklären, aber ich weiß es natürlich nicht mehr. Ich weiß es ja selber nicht genau, was es damit auf sich hat. Ich habe nur eine Zeit mal einen Schweizer Musikpodcast gehört. Und da hat der Moderator immer am Anfang die Leute so begrüßt. Das heißt, ich nehme an, dass das entweder war das ein Max von dem Radiomoderator oder das ist in der Schweiz eine übliche Begrüßung. Ja, und du hast es jetzt ins Negative übernommen. Weil das eine übliche Begrüßung wäre, ob das irgendwas mit den bekannten Swatch-Uhren der Schweiz zu tun hat. Ja, ich kenne mich mit Uhren nicht aus. Das wäre aber mal eine schöne Hausaufgabe für dich, das rauszufinden. Auf jeden Fall. Da kommt diese Begrüßung. Ich muss nachher noch Geschichtshausaufgaben machen, das soll mir jetzt doch erstmal reichen. Nee, das ist schon richtig. Was man nimmt dir gerade durch in die Geschichte? Rom. Alles so römische Geschichte und so. Also wir haben zugegebenermaßen noch nicht... Das ist ja schon ein bisschen länger her. Das stimmt wohl, ja. Das hat so Geschichte so an sich. Mit Caesar und so. Genau. Ja, das ist ja... Und Nero. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wir sind gerade erst eingestiegen. So, ja, 100... Also, das mit der Schweizer Begrüßung, das macht natürlich heute auch Sinn, ne? Heute ist ja die Sommerpause im Tatort vorbei und ab heute kommen ja dann wieder neue Tatorte und keine Wiederholung mehr und der erste neue Tatort ist der Schweizer Tatort. Okay, ja, die Dropkick Drama Sommerpause hat sich auch ein bisschen... Damit wir den das nächste Mal besprechen können. Nee, ich gucke keinen Tatort, um Gottes Namen. Dropkick Drama Sommerpause hat sich auch ein bisschen... Ja, ich gucke kein Fernsehen. Die Dropkick Drama Sommerpause hat sich ein bisschen hingezogen. Das tut mir leid. Aber das Positive daran ist zumindest, man hört es hoffentlich jetzt schon, das gute Kondensator-Studio-Mikrofon, laut dessen ich gerade ein bisschen zu laut bin, aber das lasse ich jetzt einfach mal so, ist wieder da und funktioniert wieder. War es auch in Sommerpause? Es war sozusagen auch in Sommerpause. Es ist schon ein bisschen länger wieder. Heile, so, ich habe mich mal ein bisschen runtergedreht, jetzt bin ich nicht mehr so laut. Bei mir klingt alles... Ja, bei dir sollte alles wie immer klingen. Ja, tut's auch. Ja, gut. Ja, wozu sind wir heute wieder da? Wir wollen natürlich auf SummerSlam vorausblicken, der ja heute Abend, heute Nacht, morgen früh, wie auch immer ist. Der letzte Tipp. Da habe ich ja... überlegen gewonnen, wenn ich das richtig Ich bin mir, ohne jetzt zu lügen, relativ sicher, dass ich da, glaube ich, sogar mit 1-2 Punkten Vorsprung gewonnen habe. Ich kann das jetzt gerade nicht sagen, weil mein Papierstapel immer relativ schwierig rauszunehmen ist, weil auf diesem Papierstapel auch immer... umgekehrt in Erinnerung. Nee, eigentlich nicht. Auf diesem Papierstapel, ja, auf dem auch irgendwo... Wenn ich im Urlaub auf einer schönen Nordseeinsel war, hast du da eigentlich eine Review-Sendung gemacht zu Money in the Bank? Nee, das habe ich gar nicht. Ach so. Also ich habe hier irgendwo auch diesen Zettel liegen mit diesen Informationen. Das Problem ist nur, mein Stapel mit Tippspielauswertungen liegt zusammen mit einem Stapel von Zeitschriften und Zeitungen hier. Dementsprechend ist es immer ein bisschen riskant, mit einer Hand daraus rauszuziehen, weil dann gerne auch andere Sachen, die nicht rauskommen sollen, mit rausfallen. Ja, wenn man keine Ordnung hat, dann hat man... Es ist Ordnung, aber es ist halt ein großer Stapel mit vielen Dingen. Ich kann das aber auf jeden Fall mal nachforschen, weil... keine Ordnung. Ja, doch, es ist halt nur so, ich habe nicht so viele Zettel an sich, die nur so rumliegen, deswegen kommen die halt einfach mit auf den Stapel, auf dem viele Zeitungen und viele Zeitschriften liegen. Genau, siehst du, das ist per Definition keine Ordnung. Nee, das ist schon Ordnung, aber es macht halt keinen Sinn, extra einen Platz, weil ich habe hier eh nicht so viel Platz und da macht es wenig Sinn, einen Stapel extra für Papier anzulegen, wenn da eh kaum was drauf liegen würde. Aber ich kann das nachrecherchieren und in der nächsten Folge wissen wir dann, wer das Ganze gewonnen hat und wie das ausgegangen ist. Ja, heute steht der SummerSlam an, also wir melden uns direkt zurück mit dem nächsten Pay-Per-View-Tippspiel. SummerSlam ja jetzt jedes Jahr aus Los Angeles und laut WWE der, ich glaube, jetzt sogar zweitwichtigste Pay-Per-View. Es gibt ja rund um SummerSlam auch jetzt immer schon diese... Der drittwichtigste. Ich meine, es ist laut WWE sogar der zweitwichtigste, weil um SummerSlam herum ja auch immer jetzt diese Fanfeste... Aber das hat nur mit der Zeit zu tun. Also WWE sagt auch, und das würde ich auch so unterschreiben, Wichtigste ist WrestleMania, zweitwichtigste ist Royal Rumble, drittwichtigste ist SummerSlam. Das macht zeitlich keinen Sinn, schon bei Royal Rumble das Fan-Access zu machen. Ja, ja, klar. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine eigentlich, dass ich irgendwann auch schon mal eine andere Aussage gehört habe. Naja, auf jeden Fall einer der wichtigsten WWE-Pay-Per-Views des Jahres mit Fan-Access und allem drum auch und... Einer der ältesten. Gibt es eigentlich so wie bei Royal Rumble und ich glaube, Survivor-Series gibt es auch. Ne? Gibt es da eigentlich auch eine SummerSlam-Box schon? Ich meine, es gibt auch eine SummerSlam-Box. Also es gab zumindest eine SummerSlam-Box, weil ja jetzt, wie wir das auch schon besprochen hatten, Silver Vision ja zugemacht hat. Das heißt, momentan... Aber die WWE-DVDs mit den Boxen, die gibt's ja weiter. Die werden dann nur nicht durch Silver Vision vertrieben. Nee, also die alten DVDs, die gibt es erst einmal nicht mehr. Es gibt dann wirklich nur noch die DVDs, die jetzt unter dem neuen, ich glaube, Fremantle Media Konzern Verlag rausgekommen sind. Die alten DVDs gibt es so nicht mehr. Die kann man teilweise noch restbestandmäßig zum Beispiel bei Amazon bekommen, aber so an sich gibt es die nicht mehr, nein? Also das wusste ich gar nicht. Das betrifft dann auch die Boxen und die Dokumentation und diese ganzen Special-DVDs. Das betrifft leider alles, ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich will, aber jetzt habe ich mich neu ins Wrestling reingefunden, jetzt will ich mal was über... Ja, das wird dann ein bisschen schwierig. Ric Flair lernen, ich will jetzt mal diese Ric Flair Dreifach-DVD-Box, die kann er dann, außer dass er die noch irgendwo kriegt, nicht offiziell bei WWE bestellen. Genau, das wird dann leider ein bisschen schwierig. Ich kann gerade mal auf Amazon gucken nebenbei. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das finde ich aber nicht gut, also... Bei den Pay-Per-Views finde ich das jetzt nicht so tragisch. Aber ja, deswegen hatte ich da ja auch mal mit den DVDs noch mal ganz gut zugelangt. Ich gucke gerade noch mal nach. Du guckst im Urlaub eigentlich. Was? Hast du die im Urlaub alle geguckt? Nee, ich habe ein bisschen was geguckt, aber nicht alles. Ich hab ja noch genug Zeit. Also ich kann gerade mal gucken auf Amazon, die WrestleMania... Hast noch genug Zeit? Die Schule müsste aber jetzt wieder losgegangen sein. Die Schule geht los, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ja noch ein bisschen Lebenszeit. Das soll man meinen. Die WrestleMania... Ja, also das glaub mir, Schule ist jetzt momentan doch sehr umfassend. Die WrestleMania-Box kostet auf Amazon momentan von einem Anbieter 275 Euro, gibt es aber so nicht mehr zu erstehen. Die Royal Rumble-Box auch nicht mehr so zu bekommen. Gerade jetzt, wo sie sich ja mit WWF geeinigt haben, mit diesem World Wildlife Fund, wäre es ja interessant eigentlich, diese Boxen wieder rauszubringen. Mit den Originalbildern ohne dieses immer rausgeblendete WWF. Es würde jetzt umso mehr Sinn machen, das Ganze nochmal neu rauszubringen, ja, natürlich. Ja. Ich habe auch gesehen, dass einige Paper. Ich nochmal die ganzen DVDs ran, das weiß ich nicht, ob sie dafür das Geld ausgeben wollen. Ja, ich habe auch gesehen, dass es ist jetzt. Leute, die nochmal kaufen würden. Also, es ist jetzt nicht viel, aber ich habe gesehen, dass zumindest die Pay-Per-Views aus dem letzten Jahr, die sind wahrhaftlich direkt unter Fremantle Media nochmal neu rausgekommen, auch mit neuem Cover und so. Deswegen war mir das auch aufgefallen, aber ich meine, es sind nur die Pay-Per-Views aus dem letzten Jahr. Ja. Lange nicht mehr nach DVDs geguckt. Nee, ich auch nicht. Ich habe allerdings, muss ich sagen, das kann man dann auch noch gerade an der Stelle mal kurz berichten, ich habe da mal unter diesen zahlreichen 3-DVD-Boxen, die ich bestellt hatte, war ja auch The True Story of WrestleMania, wo die zweistündige Doku auch dabei ist, die uns ja beide brennend interessierte. Ich habe die eine Hälfte von der Doku jetzt geguckt und ich muss sagen, ist eine sehr, sehr schöne Doku. Würde auch besonders dir, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen, weil die Doku halt auch genau jede Rest, also vor allem, ich habe jetzt so weit geguckt, da wurde bis WrestleMania 4 das genau beleuchtet bei jeder WrestleMania, wie es dazu kam, wie die dann ausgestrahlt wurde, was da so für Gedanken rumherum gab, zum Beispiel, dass WrestleMania 1 dann ja in den Kinos ausgestrahlt wurde in Amerika als, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der englische Begriff dafür gleich noch heißt. Das weiß ich auch nicht. Es gibt einen Begriff mit zwei Cs am Anfang, aber fragt mich, wie genau sich das noch nennt, bevor es Pay-Per-View gab's und Pay-TV. Closed Circuit. Ja, genau. Closed Circuit, ja. Und das wurde dann alles für WrestleMania 2 gesagt, mit den drei Orten. Ja, da haben sie auch gesagt. Und ich war sehr gespannt, wie sie darüber sprechen, und es wurde auch sehr kritisch darüber gesprochen. Ja, das gilt auch nicht als erfolgreich, obwohl WrestleMania 2 war ja so ein bisschen, das war die erste WrestleMania, die ich glaube, war die live, aber so ungefähr, das war nicht live, die erste, die ich live gesehen habe, war 3. Ja. Die 2, als ich die gesehen habe, war aber gerade zu dem Zeitpunkt, als sie auch wirklich war, mit den ganzen Storylines in Superstars und Ultimate Event. Und die 1, die hatten sie, glaube ich, damals auf Sky, da war ja Sky Channel noch im Freiempfang beim Fernsehen, hatten sie, glaube ich, dann als Wiederholung, bevor 2 kam. Und die 2, ich fand die damals ganz gut, so im Rückblick muss ich sagen, aber das hing damit zusammen, dass ich damals gerade so das Wrestling entdeckt habe. Ich fand da zum Beispiel Hulk Hogan gegen King Kong Bundy, fand ich sehr, sehr spannend. Ja, würdest du heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz sagen. Was ich weiß, ist das natürlich ganz anders. Aber damals, als ich das entdeckt habe, da wusste man ja auch noch nicht, da gab es ja Internet und so nicht, da wusste man ja auch noch nicht genau, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Und da war das sehr, sehr spannend. Ja, ich muss zugeben, dass ich WrestleMania 2 bis heute noch nie gesehen habe, leider. Aber man muss es gesehen haben, auch wenn jetzt... Also mindestens Hulk Hogan gegen King Kong Bundy hast du doch gesehen, im Stahlkäfig. Ja, das habe ich sicherlich auf der Hulk Hogan DVD mal gesehen, aber ich habe zumindest die ganze Veranstaltung, was mich auch interessiert würde, mit diesem Hin- und Herschalten zwischen Chicago, New York und ich weiß nicht, was der dritte Ort war. Atlanta, ne? Ja, genau, Atlanta. Es wurde nicht zwischen den Matches hin und her geschaltet, sondern es kam erst, wenn ich das richtig... Eine Stunde Atlanta, eine Stunde New York, eine Stunde LA, glaube ich, in der Reihenfolge, ja. Genau, dann ging es aber nicht wieder zurück in eine andere Stadt. Nee, ich weiß wohl. Nee, auf jeden Fall würde mich sehr interessieren, das auch mal zu sehen. Ich hatte da jetzt nur noch nie so die Möglichkeit, die ganze WrestleMania-Box zu kaufen, war mir dann doch etwas zu viel. Und Take It Classic hat auch WrestleMania 1 und 2, meine ich, eigentlich noch nie so rausgebracht. Ich meine, es gab die mal so als diese Doppel mit den... Ich bin mir nicht sicher, ob die bei 1 und 2 angefangen haben. Ich weiß wohl, dass ich hier 4 und 5 stehen habe. Auf jeden Fall sehr interessantes DVD-Set. Und dann wurde halt weiter bis WrestleMania 4, wo es dann ja von im Trump Plaza, wie auch immer, also Trump Coliseum. Was dann Macho Man Savage gewonnen hat. Genau, und du warst dann ja 2 Jahre nacheinander da in dem. Fand ich aber auch, also auch die 4 fand ich besser, als die Bewertung war. Wobei da waren ja teilweise auch gute Matches. Also jetzt Macho Man Randy Savage gegen Ted DiBiase war ja kein schlechtes Match. Nee, ab da hieß es dann auch, dass man sich mehr aufs Wrestling konzentriert. Und, war auf jeden Fall sehr interessant. Man sah dann immer noch so die Highlight-Szenen von WrestleMania und dann wurde dann immer noch ein bisschen drumherum geredet und vor allem für dich, wo du es ja auch wirklich in deiner Kindheit mehr oder weniger live bzw. zeitnah gesehen hast, sollte das sehr, sehr interessant sein. Also ich werde dir die gerne mal hinterlegen. Ja, das wäre interessant. Also das würde ich auf jeden Fall gerne mal gucken. Ja, sehr, sehr gut. Ja. So, und dann sprechen wir über The One Man Gang. Der hat ja irgendwie bei WrestleMania 4, glaube ich, ein Bye bekommen, weil es da, glaube ich, in irgendeinem Kampf zu einer Disqualifikation kam. Und dann musste im Halbfinale musste Randy Macho Man Savage gegen The One Man Gang antreten. Okay. Das war kein gutes Match im Gegensatz zu den anderen. Ich sehe auch gerade, dass ich hier nicht WrestleMania 4 und 5, sondern 5 und 6 liegen habe. Was schade ist. Ich muss echt mal zusehen, dass ich irgendwann mal WrestleMania 1, 2, 3 und so weiter alle chronologisch durchgucke. 5 war, glaube ich, das gegen Ultimate Warrior? Ja, ich glaube auch. Ja? Mhm. Aber was war 6? War 6? Also 7 war... Ich werd mal hier mit der Hand greifen und versuchen, die DVD rauszubekommen. War gegen Ultimate Warrior, ne? War Hogan gegen Warrior. Ich glaube, 5 war wirklich eine ziemlich schlechte WrestleMania, weil das waren, glaube ich, sehr, sehr viele Matches und die waren alle extrem kurz. Ja, also wenn ich könnte mal die ganze Liste mit den Matches durchlesen, vielleicht kannst du dich ja noch an die Matches erinnern. Ich weiß, dass Bret Hart in irgendeinem Match... Ja, warte mal, ich fang mal ganz unten an, ja? Mhm. Wir haben hier Herkules gegen Haku. Das weiß ich nicht mehr, das Match. Also ich kann dir zum Beispiel noch genau sagen, wie das Match zwischen Herkules und Billy Jack Haynes bei WrestleMania 3 war, aber Herkules gegen Haku, keine Ahnung. Dann gab's Akim und Big Bossman gegen The Rockers. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, auch wenn ich mich nicht erinnern kann. Brutus Beefcake Akim gegen... Übrigens, Akim war ja dann sozusagen das Nachfolgegimmick von The One-Man-Gang. Da schließt sich der Kreis dann wieder. Brutus Beefcake gegen Ted DiBiase. Das war eine alberne Prozedur, ne? Da ist ja im Fernsehen, da gibt's ja diesen One-Man-Gang, diesen Riesen, der in diesen schwarzen Rockerklamotten immer auftritt und dann diesen Manager, den Slick hat. Und dann gab es in irgendeiner, Superstar-Sendung, so ein Segment, da kamen dann die afrikanischen Geister auf The One-Man-Gang nieder und dann hat er sich verwandelt in den afrikanischen Albtraum-Aki. Ja, so ein bisschen also Klamauk war WWE ja schon immer. Das war die Zeit, als dann ECW hochkam, wo die Leute gesagt haben, das ist uns alles ein bisschen zu comichaft bei WWE. Ja, dieser Unterhaltungsfaktor, dass der nicht überall positiv ankam, das wurde in der Doku auch erwähnt. Also die ist gar nicht mal so unkritisch, muss man sagen. Dann kam denn nach Rocker. Dann kommt Brutus Beefcake gegen Ted DiBiase. Ja, das, also Ted DiBiase war zwar gut, aber Brutus Beefcake nicht, da ging es bestimmt auch nur ums Haare schneiden. Bushwhackers gegen Jacques und Raymond Roque oder wie auch immer. Die ersten Namen habe ich nicht verstanden, aber das zweite waren die Rougeau Brothers. Das sind ja, genau. Die Franco-Kanadier. Wer waren denn die ersten? Das wären die Bushwhackers. Ach, die Bushwhackers, ah, okay. Mr. Perfect gegen. Das war bestimmt Murks, das Match. Es war wahrscheinlich viel Murks hier, weil dem Match das wahrscheinlich alle nur so 3-4 Minuten ging. Mr. Perfect gegen The Blue Blazer. Das könnte ja gut gewesen sein. Weißt du, wer The Blue Blazer ist? Nicht wirklich, nee. Das war ein Gimmick von Owen Hart. Ach, okay. Ja, der. Kämpft und das war bestimmt ein gutes Match. Ja. Demolition X und Smash vs. The Powers of Pain und Mr. Fuji. Ja, das war wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Aber gut, Demolition habe ich eigentlich als Kind fand ich ganz toll. Ja, waren zwar keine guten Wrestler, aber das Gimmick war gut. Und ja, das war jetzt ja kein technisches Wrestling, sondern reines Brawling. Aber da fand ich immer schon diese Titelmelodie. We are the X and wie hieß das? I am the X and you are the Smash, we are Demolition oder irgendwie sowas. Nächste Ausgabe, Thomas singt Theme-Songs und nächste Folge, das große Theme-Song-Quiz. Thomas singt und wir müssen uns erraten. Dino Bravo gegen Ronnie Garvin. Ja, das war wahrscheinlich nicht viel. Der Dino Bravo, der ist ja, glaube ich, auch unter ganz mysteriösen Umständen irgendwie gestorben. Ne? Da hieß es doch sogar, da wäre vielleicht die kanadische Mafia irgendwie. Also der ist auch mittlerweile tot. Der Ronnie Garvin weiß ich nicht. Ja, viele Namen, die mir jetzt so noch nichts sagen. Solche Listen durchzugehen und sich dann zu überlegen, wie viele von denen leben eigentlich noch. Da gab es ja doch. Ja, das ist ziemlich katastrophal manchmal. Das selbst bei sehr, sehr vielen neueren Pay-Per-Views muss man da manchmal leider feststellen, dass da vieles schon von weg ist. Ja. So, nächstes Match. Arn Anderson und Tully Blanchard versus Tito Santana und Rick Martel. Ja, das war bestimmt ein gutes Match. Die Arn Anderson und Tully Blanchard, die hießen damals offiziell The Brainbusters. Mhm. Das war in der Zeit, als sie mal kurz nicht bei WCW als Four Horsemen Bestandteil dabei waren, sondern in der WWE. Waren aber in der WWE nie so wirklich erfolgreich, weil sie halt eher technische Wrestler waren und nicht so sehr auf Gimmick beachtet. Mhm. Und zu der Zeit, das kann man ja auch sehen, ist ja alles auf Gimmick besetzt. Auch im Tag Team. Ne? Da hast du irgendwie Demolition ist Gimmick, Powers of Dingens da ist, Powers of Pain ist. Ist Gimmick, ja. Selbst die Rougeau Brothers ist irgendwie so das Brüder-Gimmick. Ja, es sind sehr, sehr viele Show-Matches auf der Karte, schon richtig, ja. Dann kommt eine Ausgabe von Piper's Pit mit Morton Downey Jr. und Brother Love. Das ist das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann, wo heute unvorstellbar im amerikanischen Fernsehen dieser, wie heißt der, Morton? Morton Downey Jr. Das war damals ein Comedian, der sehr bekannt dafür war, dass er politisch unkorrekte Witze erzählt hat. Okay. Und der hat damals in dieser Ausgabe von Piper's Pit geraucht. Das ist ja heute unvorstellbar im amerikanischen Fernsehen. Okay. Und hat dann da diesen Rauch dem Roddy Piper, glaube ich, ins Gesicht gepustet und am Ende gab es dann, glaube ich, noch eine Schlägerei. Mhm. Erschreckend, dass das eines der wenigen Segmente ist, an die ich mich erinnern kann. Ja, Gott, bei so vielen Matches kann ich das durchaus nachvollziehen. So, dann haben wir noch Jake Roberts versus Andre the Giant mit Special Referee John Studd. Da hat, das weiß ich noch ein bisschen, weil da war die Storyline, dass Andre the Giant ganz große Panik vor Schlangen hat. Und ich glaube, da gab es vorher sogar eine Storyline noch, wo Andre the Giant das erste Mal da diese Schlange von Jake gesehen hat und dann einen Herzinfarkt hatte. Okay. Im Ring. Und das war dann das Match dazu. Ich glaube, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wegen der Schlange wahrscheinlich. The Hart Foundation versus Honky Tonk Man und Greg Valentine. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das war bestimmt ganz lustig. Ein Intercontinental Title Match zwischen Rick Rude und dem Ultimate Warrior. Das war eines der, das ist interessant, da sind so viele Matches, aber das ein oder andere war gar nicht so schlecht, wenn man da irgendwie 4, 5 Matches weggelassen hätte und den anderen Matches mehr. Ja, vielleicht auch ein paar mehr noch, du. Wir zählen nachher mal durch, wie viele Matches es insgesamt sind. Pass auf, das Interessante ist, bei dem Match Ricochet gegen Ultimate Warrior, das gilt als eines der wenigen guten Matches vom Ultimate Warrior, weil der Ricochet es tatsächlich hinbekommen hat, den zu einem vernünftigen Match so zu, man nennt das ja, dass er ihn dann quasi durch das Match trägt. Mhm. Das hat er wirklich geschafft. Jim Duggan gegen Bad News Brown. Ja, das war nix. Red Rooster gegen Bobby Heenan. Das war mit Sicherheit auch nix. Das ist der, wie heißt denn der, Terry Taylor, der ist Red Rooster, der später bei TNA in einer Management-Position noch war. Mhm. Und last but not least das World Title Match zwischen Hollywood Hogan und Randy Savage. Ah, dann war das. Das war bei 5. Ja, klar, muss ich ja bei 5. Ja, klar, dann war 6 Ultimate Warrior. Genau. Dann war das, genau, bei 4 hat Savage ja den Titel gewonnen und dann waren ja Savage und Hogan Freunde. Da hat ja bei 4 Hogan am Ende noch Randy Savage den Titel übergeben. Und dann gab es ja eine Storyline, die ein Jahr lang ging, wo dann am Ende irgendwie Randy Savage aus Eifersucht, weil er dachte, der Hogan wandelt da mit der Elizabeth an, hat er ja dann einen Heel schon wieder gemacht und Hogan angegriffen. Und das war dann das Match dazu. Ich hab grad aber mal. Das hieß dann auch nicht Hollywood Hulk Hogan, da hieß er einfach nur Hulk Hogan. Nee, da steht aber auch Hollywood Hogan auf der Hülle. Ja, das haben sie teilweise, irgendwie haben sie das nicht so ganz sauber. Das habe ich gerade gesehen, auch zum Beispiel die Tag-Team-Namen haben sie ja nicht richtig hingeschrieben. Aber so, ich habe das gerade mal, durchgerechnet, das sind 15 Matches auf der Card. Das heißt ja, jeden, natürlich nicht, 14 Matches plus das Piper's Pit, wenn wir das einfach mal als Match mitsehen, bleiben jedem Match bzw. Segment 12 Minuten Zeit. Ja, wenn sie mal 5 oder 6 Matches weggenommen hätten, zum Beispiel sowas wie Bobby Heenan gegen Red Rooster, das ja, also wenn sie die Hälfte der Matches von der Card weggenommen hätten, dann hätte das was werden können. Ja, hätte durchaus. Ich habe durchaus Lust, mir dieses Spektakel mal anzugucken. Ich glaube, heute wird das nichts mehr, aber früher oder später möchte heute ich... Heute kommt ja auch der neue Tatort. Nee, ich werde heute wohl ein bisschen früher ins Bett gehen, damit ich mir dann heute Nacht dann auch den SummerSlam live zu Gemüte führen kann. Musst du morgen nicht zur Schule? Ich muss morgen zur Schule, das wird auch etwas anstrengend, weil ich habe morgen einen recht anstrengenden Montag jetzt immer, aber ich habe morgen auch die ersten beiden Stunden den Fall, dementsprechend kriege ich das wohl hin. Ich sag mal so, die Schule morgen ist ja anstrengend, weil ich immer viel warten muss. Im Fall, habe ich das richtig verstanden? Nee, nicht im Fall. Ich habe die ersten beiden Stunden montags regulär frei. So. Was ist denn am Montag so anstrengend? Ist, wenn die ersten beiden schon frei sind? Ja, nee, das Ding ist, dass es zu viele sind. Das schwierige Fächer oder weshalb ist das anstrengend? Nee, das Ding ist, ich habe dann erst die ersten beiden Stunden, wo ich rumsitzen und warten muss. Dann habe ich halt Unterricht, dann habe ich um 13 Uhr wieder frei. Und dann habe ich um 15.30 Uhr Sport, das heißt, ich muss dann nochmal 2,5 Stunden warten, habe dann 1,5 Stunden Sport und muss dann nochmal 1 Stunde warten, bis ich dann nach Hause komme. Achso, und also letztlich ist dieses ganze Warten relativ anstrengend. Sport machst du bestimmt auch ganz gerne, oder? Sport mache ich natürlich auch liebend gerne, selbstverständlich, das ist ja... Das ging mir früher auch nicht anders. Ja, das kann ich so verstehen, ne? Das ist... Irgendwann, als wir in der 13. Klasse waren, sind wir ja dann auch nicht mehr hingegangen. Ja, ja. Aber da war es dann auch der, ich glaube, da konnte man ja auch Sachen abwählen und so. Das haben wir dann quasi mit den Füßen auch gemacht. Sport kann man ja traurigerweise nie abwählen, im Leben nicht. Was hast du denn den Sport für eine Note? Letztes Jahr hatte ich eine 3. Was macht ihr da dieses Jahr? Dieses Jahr mussten wir Kurse wählen. Das heißt, ich habe den Sportkurs Kämpfen und Rückschlag gewählt. Kämpfen und Rückschlag? Ja, das heißt, das ist jetzt so ein Mix aus Karate und Judo. Ich weiß gar nicht, was genau wir da gemacht haben. Das ist auf jeden Fall super angenehm, weil es gibt ja diese Judo-Matten, die sind ja so... Ja, da kann man ein bisschen drauf wresteln. Die sind ja viereckig, ne? 4 gleich lange Seiten, relativ klein. Und jeder, der schon mal auf so eine Judo-Matte fallen musste, hat wahrscheinlich gemerkt, dass diese Matten relativ hart sind. Also ich weiß nicht, wie anderen Leuten das geht, aber ich persönlich empfinde, es ist relativ unangenehm. Ja, aber wieso? Das härtet wenigstens ab. Also ich sag mal so, nach Sport hatte ich ordentlich Kopfschmerzen von diesen Matten. Also die hauen schon ganz gut rein. Ja, das ist doch schön. Ja, das also ist das hätte ich damals auch gern gehabt, im Sportkämpfen. Unsere Sportlehrerin, die war wohl auch, ich bin mir nicht sicher, ob 4 oder 9 Jahre, irgendwie geistern mir diese beiden Zahlen momentan immer durch den Kopf. Eine der beiden Zahlen, die war einige Jahre lang im Nationalteam. Von, ich meine, es war Judo. Du musst sie mal fragen, ob sie denn auch, gestern war ja UFC. Und so diese Kampfleute gucken ja teilweise auch UFC und MMA. Ja. Du musst sie mal einfach fragen, wenn er gelegen hat, ob sie denn die UFC-Veranstaltung gestern gesehen hat und wie ihr das gefallen hat. Das sollte ich vielleicht wirklich mal machen, ein bisschen Sympathie. Ich glaube, da würdest du sofort schon mal wieder einen halben Punkt besser dastehen. Ja, so ein bisschen Sympathie sammeln ist in Sport nie so verkehrt, nein. Ja, ja, mach das mal. Ja, ich glaube, das mache ich auch mal. UFC. Das mache ich mal. Und dann erzählst du, ja, ja, mein Onkel, der war ja damals in Köln bei der ersten UFC-Veranstaltung in Deutschland und wartet bis heute auf die dritte Veranstaltung. Ja, wer weiß, ob die jemals kommen wird, du. Da tut sich ja im Moment gar nichts, ne? Tut sich in Sachen UFC überhaupt momentan so extremst viel? Bitte? Tut sich in Sachen UFC momentan überhaupt so extremst viel? Ich habe so aus Seiten des Beobachters so das Gefühl, dass der Hype um UFC so ein bisschen wieder abnimmt. Ja, es ist weniger geworden, aber auf dem Wrestling Observer Podcast wird immer noch regelmäßig berichtet und es sind wirklich mindestens eine, häufig auch 2 bis 3 Veranstaltungen im Monat. Und es wird jetzt wohl auch gerade in den USA wieder ein neuer Sportkanal von Fox aufgemacht, wo UFC dann groß vertreten sein wird. Jetzt läuft ja jetzt so. Eh schon immer ganz relativ oft diese UFC und Fox Sendung. Von den Verkaufszahlen, die der Dave Meltzer da im Podcast erzählt, haben die jetzt zwar häufig nicht mehr 1 Million oder so, aber sind noch locker immer so bei 500.000, 600.000 oder so. Also ja, das ist natürlich besser noch als WWE. Das ist natürlich deutlich besser dann noch, ja. Aber der Riesenhype, da hast du recht, habe ich auch den Eindruck, dass das ein bisschen vorbei ist. Ja. Die haben einfach zu viel gemacht, ne? Wenn das zu viel wird, dann kannst du das auch verbrennen mit dem Publikum. Ja, die haben zumindest, ich weiß nicht zu viel, aber die haben auf jeden Fall die großen Sachen zu schnell alle gebracht. Ja, wobei ab und zu versuchen sie ja nochmal groß und die haben ja dann eine Firma wieder dazugekauft und manchmal so von den Namen sind da ja dann durchaus auch Bekannte dabei. Aber wenn sie dann natürlich auch Pech haben, das habe ich jetzt gehört dann in dem Podcast da gestern Abend, da hat ja einer dieser großen Favoriten, der Alistair Overeem, der aussieht wie ein Monster und der damals auch den Brock Lesnar ja K.O. gehauen hat. Ja. Dann das zweite Mal hintereinander verloren und dann ist natürlich auch blöd, weil dann solche Leute, die sie so langsam. Ja, der zieht dann natürlich nicht mehr so sehr, ne? Auch verlieren. Das ist der Nachteil vom Wrestling. Aber im Wrestling kannst du das halt festlegen, wer vorher gewinnt. Der Vorteil. Bei UFC halt nicht. Ja, das mag man sehen, wie man will, ne? Es wäre mir ganz recht, wenn wir so 4, spätestens 4:30 anpeilen. Ja, keine Sorge. Ich würde vorschlagen, wir gehen dann auch direkt mal zu SummerSlam über, so langsam. Also ich muss zugeben, ich hatte jetzt... Eine Frage müsste ich vorher noch stellen, eine wichtige Frage. Ja, bitte. Es gab ja noch ein anderes wichtiges Wrestling-Ereignis vor dem SummerSlam. Ja, da wollte ich jetzt auch gerade zukommen. Ich, falls du das meinst, die TNA-Ausgabe mit Hardcore Justice habe ich aus zeitlichen Gründen jetzt nicht mehr sehen können. Hast nichts verpasst, kann ich dir sagen. Habe ich geguckt. Brauchst du den nicht angucken? Also ich hatte mir selber auch mal vorgenommen, mir die angucken zu wollen. Also es gab ein, ich sag dir nur mal die Matchart. Ja, verrat mir keine Ausgänge, weil vielleicht gucke ich wirklich nochmal. Genau, deshalb würde ich dir einfach nur die Matcharten sagen. Es gab ein Leiter-Match mit, ich glaube, 4 Teilnehmern. Da war Jeff Hardy, AJ Styles, Kazarian, und noch irgendjemand, und da ging es um 20 Punkte in dem um 20 Punkte? In dem Bound for Glory Turnier. Um 20 Punkte, ganz ehrlich? Wieder das Turnier, wer dann bis Oktober die meisten Punkte hat, kriegt ja dann das Heavyweight-Titel-Match bei Bound for Glory. Also auch leicht überzogen, okay. 20 Punkte, ne? Bitte? Das ist aber auch leicht überzogen, 20 Punkte. Ja, die haben jetzt wohl einige Matches, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, mit 20 Punkten gehabt. Also auch so eine Battle Royale oder so. Und bei dem Match hing dann halt oben so ein Deck, wo riesengroß 20 drauf stand, damit auch keiner das nicht weiß. Das war so eine Mischung aus einem normalen Leitermatch und Money in the Bank im Prinzip, ne? Weil vier Leute, also nicht ganz so viel wie Money in the Bank, aber mehr als beim normalen. Hat das Match dann zumindest auch sowas getaugt, wie Money in the Bank es in der Regel tut? Nee. Nee? Also, es war nicht schlecht. Also, es war ja jetzt auch frei empfangbares Fernsehen und für ein TV-Match war das schon sehr gut. War auch recht unterhaltsam, aber es haben auch einige Dinge speziell am Anfang nicht so richtig geklappt. Das wurde dann zum Ende hin immer besser und im Großen und Ganzen war es okay, aber man muss es jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben. Dann gab's, was gab's? Warte mal kurz. Bitte? Wo wir gerade schon bei Money in the Bank waren, möchtest du mal in einem Satz deine Meinung zum Money in the Bank Pay-Per-View loswerden? Ja, ich muss dann vielleicht nochmal eines vorausschicken. Nee, ich sag mal erstmal, Money in the Bank hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mir auch. Ich habe die Details habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe beide Leitermatches fand ich hervorragend und habe ich mit über 4 Sternen bewertet gehabt. Ja. Und ich fand auch das Cena-Mark Henry-Match fand ich überraschend gut. Erträglich. Kann also ich mich auch anschließen. Drei Sterne-Bereich, das ja. Ist gar nicht so schlecht. Und ich fand das Del Rio gegen Dolph Ziggler-Match, das war hervorragend. Am Ende absieht, auch sehr, sehr gut. Das Del Rio-Ziggler-Match war hervorragend. Ich fand auch beide Money in the Bank Ladder-Matches sehr, sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ja, wie ich das erste bewertet habe. Ich glaube, ich habe das erste mit 3 Viertel. Money in the Bank-Match noch ein bisschen besser gefallen als das Raw, seltsamerweise. Also das erste Money in the Bank habe ich mit... Einfach, weil es das erste war. Ja, das erste habe ich mit 3 Viertel bewertet, wenn ich mich nicht täusche. Das zweite fand ich dann nochmal deutlich besser. Das war wirklich mehr als herausragend. Da haben wirklich alle Wrestler alles genommen und ja, das hat man dann auch gemerkt. Aber danach kam ja dann das... und das meinte ich eigentlich... Achso, ja, dann gab es ein Tables-Match noch und es gab noch am Ende von... Hardcore Justice gab es noch ein Stahlkäfig-Match zwischen Bully Ray und Chris Sabin um den Titel. Der Chris Sabin hat ja den Titel gewonnen. In einem, ich hab, hast du das Match gesehen, wo er den Titel gewonnen hat? Ja. Schrecklich, oder? Ja, scheußlich. Das war schon ein komisches Ende und das war auch nicht so richtig als Champion aufgebaut. Scheußlich. Was ich aber interessant finde und was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, zumindest für mich als Zuschauer, der TNA hat ja jetzt so viele Pay-Per-Views gekürzt. Ja. Dass jetzt viele dieser Pay-Per-Views quasi in gekürzter Form dann natürlich, weil es halt anderthalb Stunden nur sind und keine 3 Stunden, aber sozusagen als Spezialausgaben der ganz normalen Impact-Sendung. Ja, bringen. Es gab ja auch letztens Destination X im frei empfangbaren. Die fand ich hervorragend. Ja. Destination X fand ich hervorragend. Jetzt Hardcore Justice fand ich, für eine Fernsehshow war es natürlich sehr gut, aber für einen Pay-Per-View hätte ich es enttäuschend gefunden. Und ich glaube, die haben jetzt auch schon wieder was angekündigt, wo irgendein Pay-Per-View, den es früher gab, jetzt dann als Fernsehshow kommt. Okay. Aber nicht mehr genau, welcher das war. Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, kann ich mich auch... Ja, was sollen wir dagegen sagen, ne? Also Pay-Per-Views im frei empfangbaren Fernsehen sozusagen. Ja. Ja. Und vor allen Dingen auch nicht ganz so lang. Das ist dann, wenn der andere... Ja, stimmt, das ist auch sehr angenehm. In der Regel... Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann gar nichts taugt, ist relativ gering. Ja, also wenn es dann doch nichts taugt, ist danach auch relativ, über anderthalb Stunden ist nicht ja. So das Leben. Ja. Hardcore Justice war mir insgesamt ein bisschen zu Storyline-lastig für wahrhaftig? Eine Pay-Per-View-orientierte Show. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Matchzeit dann noch gewünscht. Mhm. Also da war auch noch irgendwie so ein albernes Hardcore-Knockouts oder Divas oder wie auch immer man das nennen will, Match. Das war aber nichts. Das hat mir nicht gefallen. Ja, mal gucken, ja, ich vielleicht... Noch sagen, es gab eine wichtige Veranstaltung noch vor dem SummerSlam. Ja, ich wollte noch eben, also ich... mal schon von erzählt, es gab das G1-Turnier von New Japan Pro Wrestling. Ach je, ja, das ist ja... Also ich will dir mal was sagen, das war das 23. Das war insgesamt in 11 Tagen 9 Veranstaltungen. Alle 9 Veranstaltungen als Internet-Pay-Per-View verfügbar für $150. Der vierte Abend war eine der besten Wrestling-Veranstaltungen, die ich jemals gesehen habe, obwohl ich vom Kommentar nichts verstanden habe, weil das ja alles japanisch ist. Das Finale war auch eine der besten Veranstaltungen, die ich jemals gesehen habe. Der zweite Tag war hervorragend. Es gab so gut wie keinen Tag, wo nicht mindestens 2 bis 3, 4 Sterne-Matches dabei waren. Das war eine sensationelle Veranstaltung. Ich habe alle 9 Tage gesehen. Ich habe in dieser Woche hier so wenig geschlafen. Ich habe, glaube ich, 30 Stunden Wrestling gesehen. Ja, schon ziemlich viel. Und das war, ja, eigentlich hatte ich das nicht vor, aber das war so gut. Also, die sagten auch vom Wrestling Observer schon, das war das beste Turnier, was sie jemals hatten. Und der Dave Meltzer hat aber auch gesagt, er hofft, dass sie das nie wieder machen, weil das ist für die Wrestler natürlich unglaublich anstrengend. Mhm. Weil die immer dann diese ganze Zeit, und das ist ja wirklich nicht nur ein Main-Event-Match, sondern sind ja alles Turnier-Matches. Und es gab ein Match, ich glaube, das war der vierte Tag, Shibata gegen Ishii. So ein gutes Match habe ich noch nicht gesehen. Also das war mal locker ein 5-Sterne-Match. Okay. Du musst dir das angucken. Nee, ich werde mir das nicht angucken. Ich habe das schon mal versucht, ich kann das nicht, wenn ich nicht verstehe, was die Leute sagen. Das macht mich verrückt. Also ich, so ein bisschen Japanisch kann ich ja jetzt. Und das Schöne ist auch, bei den amerikanischen Moves sagen die oft auch den Begriff für den Move und hängen dann so ein O daran. Suplexo oder so. Powerbombo. Das finde ich ganz lustig. Ich finde das okay. Ei. Sagt der eine dann mal Ei. Ei. Ja, für mich so, das ist so eine kleine Hürde. Dann kann ich immer mit Ei kommentieren. Also, die neuen Abende vom New Japan Climax G1-Turnier muss man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Wrestling-Fan ist. Und Tanahashi ist sowieso der beste Wrestler, den es im Moment gibt. Da gibt es keine Frage. Er ist zwar nicht der Champion ist ja Okada, der war auch ganz gut, aber Tanahashi ist eine Liga für sich selbst. Ja, das ist, wie gesagt, es ist, ich kann mich da nicht so ganz mit anfreuen. Ich habe das schon mal probiert. Ich glaube, du hattest mich schon mal angezettelt, irgendwas zu gucken. Und ich hatte das dann auch eigentlich vor, aber irgendwie ist es immer nur so eine kleine Hürde. Du musst ja mindestens mal das eine Match, vierter Tag vom G1 Climax, Shibata gegen Ishii, guck dir das mal an. Weil das ist so ein ganz anderer Wrestling-Stil, den der Shibata hat. Das ist eher so fast, als wenn das echt ist. Und die machen das ja auch ein bisschen härter in Japan. Also die Schläge sitzen doch dann ein bisschen heftiger. Nicht, in der Regel nicht so, dass sie den Gegner verletzen, aber... Mhm. Vielen amerikanischen Wrestlern ist das ja dann noch ein bisschen unangenehm. Der Rob Van Dam soll teilweise ja auch so ein bisschen härter schlagen und für die Japaner ist das halt selbstverständlich. Und bei diesem Match Shibata gegen Ishii, da gibt es am Anfang so eine Szene, wo sie sich dann gegenseitig so mit Backpfeifen. Das ist das, was der Daniel Bryan da neulich in diesem einen guten Cena-Promo zu Cena meinte. Mhm. Mit den Backpfeifen. Das ist so, die ist aus Japan. Und da hauen sie sich wirklich Backpfeifen um die Ohren. Das ist dann auch nicht mehr irgendwie getäuscht. Und das ist schon, also dieses Shibata-Ishii-Match, da denkst du wirklich, da weißt du irgendwann nicht mehr, ist das jetzt noch gestellt oder bekämpfen sie sich jetzt wirklich? Du hast auf jeden Fall gerade die perfekte Überleitung gebracht. Denn Rob Van Dam steht ja in der Pre-Show vom SummerSlam. Mhm. United States Championship Match, Dean Ambrose trifft auf Rob Van Dam. Stimmt. Ja, stimmt, der hat ja da irgendwie eine Battle Royale gewonnen. Ja, so ist das. Erst groß umjubelt bei Money in the Bank im Main Event als Comeback und dann in der SummerSlam Pre-Show. Naja, auf das Match, das könnte trotzdem... Obwohl ja die Pre-Shows aufgewertet wurden, ne? Muss man ja sagen, das ist ja offensichtlich so ein bisschen... Die Pre-Shows werden mittlerweile ziemlich... Der Pre-Show ist nicht mehr jetzt der totale Jobber. Nee, also die Pre-Shows werden mittlerweile recht aufwendig produziert und so, also das muss man schon sagen. Ja. Wer will anfangen? Ich fange an. Okay. Ambrose oder... Das erste Match ist so schön einfach zu tippen. Oh, jetzt fängt das... Ich weiß gar nicht, ob es so einfach zu tippen ist, jetzt wo ich das gerade... Ich habe gerade überlegt, ja, das ist ja ganz klar Ambrose, aber wenn man bedenkt, was im Moment so schielt, da ist ja irgendwie der Sprung ganz raus. Und Rob Van Dam könnte ja eigentlich noch mal ein bisschen Push benötigen. Das könnte Rob Van Dam eigentlich auch gewinnen. Okay. Ich notiere bei dir. Aber ich tippe trotzdem auf Dean Ambrose. Ach so. Ich hoffe... dass der Schwung in The Shield dann doch nochmal zurückkommt. Es gab schon mal so Aussagen von dem Brian Alvarez, wenn der Brock Lesnar jetzt nach dem Match gegen CM Punk erstmal für längere Zeit verschwindet, dann hat ja der Paul Heyman nur noch den Curtis Axel als Wrestler, dann könnte man doch den Paul Heyman irgendwie zu The Shield packen. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Ich finde, das würde nicht passen. Es gab jetzt natürlich auch schon die Gerüchte, dass ein Triple H jetzt lieber auf die Wyatt Family abzielt in Sachen nach oben pushen und dass The Shield hier so ein bisschen fallen gelassen wird. Und zugegebenermaßen stehen sie jetzt ja auch nicht weiter auf dieser Card drauf, abgesehen von Dean Ambrose, der ja auch nur in der Pre-Show ist. Was schade ist, weil ja. The Shield sind die besseren Wrestler als bei der The Wyatt Family. Und außerdem könnte man natürlich auch beide hochhalten und dann sagen, bei dem einen Team macht man Babyface-Turn. Und weil das ja beides jetzt drei sind, dann könnte man auch mal ein paar 3-gegen-3-Matches machen. Ja, aber ich finde Bray Wyatt und überhaupt die Wyatt Family finde ich fantastisch. Der Entrance von denen ist einfach nur göttisch. Ja, das ist sehr gut, aber das heißt ja nicht, dass die anderen schlecht sind. Ich finde beide sehr gut. Ja, klar. Ich tippe auch auf den Ambrose. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was man mit Rob Van Dam noch plant, ob der jetzt noch länger bleiben soll und so, aber ich glaube nicht, dass man ihm einen Titel gibt. Ja, das letzte Mal, als man einen Titel gegeben hat, ist das nicht so gut gegangen. Gut, dann tippen wir beide auf den. Was war denn da? Du weißt, was ich meine, ne? Na, da hatte er den WWE-Titel, ne? Genau, und was war das? One-Night Stand. Ich weiß es nicht mehr genau, hat er sich da verletzt oder sowas? Nee, kurze Zeit später hat er sich beim Ausfahren erwischen lassen, wie er da Drogen geraucht hat. Ach so, ja gut, das ist ja Standard. Und in die Presse und hat dann ganz schnell, er hat ja vor allen Dingen beide Titel gewonnen, ne? Das war doch damals der ECW-Titel und der WWE-Titel. Ja. Als die ECW neu erfunden war. Aha. Und dann hat er beide Titel ganz schnell wieder verloren und war erstmal weg vom Fenster. Naja, nun ist der US-Titel ja nicht so groß wie WWE und ECW-Titel. Das ist aber ich glaube trotzdem nicht daran. Will man vielleicht trotzdem mal sparen. Ich weiß nicht, will man sehen. Aber ganz klar ist es nicht. Ich tippe aber trotzdem auf die Nemo. So, dann gibt es ein super, duper, fantastisches Diven-Match zwischen Natalya und Brie Bella. Und da hätte ich gedacht, das wäre in der Pre-Show, hätte ich irgendwas gehört. Da war doch was mit dieser Maria Menounos oder so. Aber die ist nicht dabei, oder? Von der habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gehört, aber die ist nicht dabei, nee. Im Wrestling Observer hatten sie irgendwie gesagt, es gäbe auch ein Tag-Team, eine Idee, Tag-Team-Match, dass diese Menounos im Tag-Team mit Natalya gegen die Bella Twins antritt. Aber dann ist das wohl Natalya gegen wen? Brie Bella. Und ich tippe auch auf Brie Bella. Ja, ich tippe auch auf Brie Bella auf jeden Fall. Das sind ja wohl die Stars da von dieser Total Divas Show. Und ja, zu der können wir auch mal zu sprechen kommen. Die werden dann wohl aufgrund dieser... werden die das wohl gewinnen. Denke ich auch. Also ich war ja schon begeisterter Zuschauer der Diven-Staffel bzw. Frauenstaffel von NXT und jetzt, wo Total Divas am Start ist, also da habe ich ja wieder meine absolute Lieblingssendung gefunden. Guckst du das? Ich gucke das und ich bin sehr begeistert. Man findet da ja nicht nur immer wieder tolle Zickenkriege von den Diven wieder, also es werden sehr genau begleitet die Bella Twins, wovon die eine ja echt die absolute Zicke ist, werden begleitet die Funke Dactyls, wovon ich jetzt die echten Namen nicht so genau weiß. Die auf jeden Funke Fall. Dactyls. Wie heißt denn die eine? Cameron? Und Naomi. Naomi und ja. Auch sehr, sehr, sehr, sehr unterhaltsam und dann sind immer noch dabei, weil Brie ist, glaube ich, mit Bryan Danielson zusammen und Nikki, glaube ich, mit John Cena oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Cena und Danielson sieht man halt auch immer da und... aber nicht zusammen, oder? Doch, die sind auch durchaus... Also es gab jetzt in der... Ich glaube, es war in der dritten Ausgabe. Da waren dann zum Beispiel erst Cena mit seiner Bellatrin-Dame bei Brian zu Besuch und dann halt Brian mit seiner Bellatrin-Dame bei Cena zu Besuch zu Hause. Oh, das war nicht so gut jetzt kurz vorm SummerSlam, wo die eigentlich sich kriegen sollen. Naja, auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Daniel Bryan, der lebt ja in, ich weiß gar nicht, wo das war. Wisconsin, nee. Er lebt in so einem kleinen Dörflein, wo auch die Kühe noch so auf der Weide stehen. Ich dachte direkt, ach, das ist ja bei uns um die Ecke. Wohnt der da in seinem Elternhaus noch, so eine kleine Hütte da. Also was heißt kleine, schon ein bisschen mehr, aber eine kleine Hütte da. Und dann Cena in Massachusetts. Also das, was er da als Haus definiert, ist ja schon echt der Wahnsinn. Er hat da so eine das ist mehr ein Schloss wahrscheinlich. Ja, das ist keine Villa mehr, das ist ein Schloss. Der hat da so ein Badeabteil. Das ist also mit so wie in so einem großen Gewächshaus mit Glasscheiben alles und so eine Badelandschaft mit einer Rutsche. Also ich will nicht wissen, wie viel Geld der Mann alleine da reingepumpt hat. Ja, ein paar Millionen bestimmt. Ja, allein in dieses Badeabteil, da hat er sicherlich ein paar Millionen reingesteckt, ja. Ja, der wird auch nicht schlecht verdienen. Also nee, und dann seine 50.000 Autos da alle. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sendung. Kann ich nur empfehlen. Dann ist da ja noch diese, sind da ja noch, also Natalia ist auch dabei, dann sind da ja noch diese neuen, diese Eva Marie oder Maria, wie auch immer. Die ja angeblich Backstage auch sehr unbeliebt ist und wenn die in der Sendung genauso gezeigt wird, wie sie wirklich ist, dann kann ich das nur nachvollziehen und diese JoJo. Sehr, sehr unterhaltsam. Und dann sind die Usos ja immer noch dabei, weil eine von den Funkadactyls ist mit einem, mit ich glaube, Jimmy Uso zusammen. Läuft die Sendung denn im Freiempfang mal im Fernsehen? Die läuft auf diesem Super Spartensender E in Amerika. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Partysender in Amerika. Und ich habe gelesen, Total Divas hat wunderbare Einschaltquoten. Jede Episode wurde mehr wieder von mehr Leuten eingeschaltet, deswegen wurde die erste Staffel auch direkt mal um se sechs Episoden erweitert und eine zweite Staffel ist auch schon im Gespräch. Also Freudensprünge meinerseits. Ja, ich kann das nicht beurteilen, aber Kann ich nur empfehlen. Also dann kriege ich. wer die Diven-Staffel von NXT mochte, wird Total Divas auch mögen. So, hätten wir diesen Punkt auch Und wir haben abgestrichen? beide auf Brie Bella getippt, damit es da in diesen komischen Genau. Staffeln weitergeht. So, dann gibt es ein Mixed Tag Team Match. Es sind nämlich relativ viele Diven diesmal auf der Card. Bei Money in the Bank gab es ja gar keinen Diven. Wo doch, da gab es AJ gegen Caitlyn, ne? Ja. Nee, es gibt hier auf jeden Fall relativ viele Diven auf der Card. Dann nebst dem Total Divas Werbematch gibt es dann auch ein Mixed Tag Team Match. Dolph Ziggler und Caitlyn treffen auf Big E Langston und AJ Lee. Und du darfst wieder anfangen. Gar nicht so einfach zu tippen. Nee. Normalerweise müsste man ja sagen, der Big E ist neu, der müsste jetzt mal so langsam in seine Wrestling-Karriere kommen. Dann gewinnt der erstmal. Dolph Ziggler ist irgendwie auch so ein bisschen weg vom Fenster im Moment, finde ich. Ja, er ist halt in keiner Storyline, der es um Titel gibt. Er ist halt in dieser wirklich Storyline sozusagen. Ich würde mal tippen, ich tippe hier mal auf einen Heelsieg von Big E und jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich denn vorher getippt? Vorher habe ich Ambrose und Brie Bella. Oh, das wird aber sehr heel-lastig jetzt bei mir. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob Rebella jetzt unbedingt Heal ist. Das ist schwer zu sagen. Aber Natalia ist doch auf alle Fälle Heal. Ja. Das ist doch, dann muss doch die andere Heal sein. Ich überlege gerade, soll ich dann doch, ich tippe trotzdem auf Big E. Okay. Vielleicht ist ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Sieg vielleicht eher auf Seite der Frauen ist, dass ich gar nicht dann Big E Dolph Ziggler pinnen muss, sondern dass dann irgendwie AJ als Titelgewinnerin gegen Caitlyn gewinnt und so das Match dann aus. Mein Gefühl sagt mir, dass Dolph Ziggler und Caitlyn hier erfolgreich sein werden. Vielleicht auch wieder durch einen Diven-Gewinn, Caitlyn pinnt AJ, dann könnte es auch nochmal ein Match zwischen den beiden geben um den Titel. Ja, aber mein Gefühl sagt mir Ziggler und Caitlyn. Das tippe ich auch. Okay, dann haben wir mal den ersten Unterschied. Yay. So, dann gibt es ein Ring of Fire Match. Ich gehe mal davon aus, dass Kommt es Johnny sich. Cash auch? Was? Kommt Johnny Cash auch? Ja, er steht dann wieder auf aus den Flammen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich hierbei um das Weshalb ich das Gleiche. jetzt erwähnt habe? Was denn? Weißt du, weshalb ich jetzt Johnny Cash erwähnt habe? Aufgrund des gleichnamigen Songs, ja. Ganz genau. Das wollte ich nur eben kurz kontrollieren. Das Sing kriege ich mal gerade noch an. auf die. Was? Sing das Lied mal bitte an. Nee. Also ich meine, diese eine Zeile Ring of Fire kennt ja jeder, brauche ich ja jetzt nicht ansingen. Sing mal bitte an. Nein, ich singe hier nicht. Ich singe von niemandem, das kannst du vergessen. So, Ring of Fire. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es Morgen sich hierbei um bin das ich nicht Gleiche mehr. wie ein Inferno-Match handelt. Weißt du da Näheres zu? Also im Wrestling Observer haben sie auch darüber gerätselt und haben dann aber gesagt, das ist wahrscheinlich einfach wirklich das ganz normale Inferno-Match. Wobei, nee, ganz nicht. Wie war das? Vom Inferno-Match ist es ja, glaube ich, sogar das Ziel, dass du deinen Gegner anzündest, ne? Das war unterschiedlich. Das war früher so, aber jetzt gab ich, als es glaube ich in der frühen PG-Zeit mal ein Inferno-Match gab, ich glaube, da wurde das rausgenommen. Also es soll auf jeden Fall vom Mechanismus her ist das Feuer um den Ring nur dazu da, damit die beiden da von der Wyatt Family nicht eingreifen. Also es ist im Okay. Prinzip wie ein Käfigmatch, nur statt des Käfigs ist da Feuer und gibt dann sicherlich auch kein Entkommen nach außen, sondern einfach nur einen Pin. Ja. Na, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich finde das mit diesem Feuer, das ist jetzt, das verspricht jetzt natürlich kein technisch wunderbares Match. Das hätte ich jetzt aber mit Kane eh nicht erwartet. Aber ich freue mich auf jeden Fall, weil dieses Inferno oder wie auch immer, Ring of Fire Match, das ist zumindest immer eine ganz nett anzusehende, mehr oder minder stark spektakuläre Sache. Es liefert schöne Bilder und man sieht es nicht so oft, also auf sowas freue ich mich auch durchaus. Das kommt drauf an, wie sie das mit dem Feuer hinkriegen. Wenn sie das zu nah am Ring machen, dann kannst du natürlich auch kaum Aktionen, wo jetzt zum Beispiel Kane dann seine Clothesline von der Ringecke zeigt oder setzt so ein ganz normaler Whip in die Seile, könnte dann schon problematisch werden. Also ich hoffe, dass das Feuer nicht direkt am Ring machen, dass man wenigstens da vernünftig irgendwie so ein überhaupt in die Seile reinlaufen kann. Ja, ich weiß von den letzten Inferno-Matches gar nicht mehr, ob man da in die Seile laufen konnte. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß von den letzten Inferno-Matches gar nicht mehr so genau, ob man da in die Seile laufen konnte, auf den Turnbuckle konnte und so weiter. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, bei den Inferno-Matches ging das. Da war aber, also bei denen, die man in Erinnerung hat, ging es ja auch darum, die Leute wirklich anzuzünden. Ne? Ja. Da war auch, meine ich, nicht um den ganzen Ring, sondern teilweise doch auch mehr so an den Ecken so richtig groß und im Ring, an den Ringseiten nur ganz klein, dass man dann wirklich an den Ringseiten auch noch... Ich meine, es war überall. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich denke auch, ebenso wie in den letzten Jahren, wird man da genug Fläche noch lassen. Was tippst du denn? Kane oder Bray Wyatt? Ich tippe natürlich auf Bray Wyatt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn er jetzt im ersten Match gleich verliert. Ja. Das kann man nur unterstreichen. So, das ist notiert. Dann geht's weiter mit einem Singles-Match zwischen ehemaligen Freunden Cody Rhodes gegen Damian Sandow. Hattest du die Szene gesehen, wo Cody den Money in the Bank Koffer in den Golf von Mexiko geworfen hat bei SmackDown? Nee, ich habe nur ein Video gesehen, wo irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube Cody Rhodes war da irgendwie im Ring und da sah man jedenfalls den Koffer und dann kamen da irgendwie so Algen und sowas raus. Okay. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Szene. Man ist ja immer, wenn man in dieser Halle ist, wo man einfach nur einmal über die Straße gehen muss und dann direkt am Golf von Mexiko steht, immer wenn die WWE in dieser Halle ist, wird der Golf von Mexiko ja auch für irgendwas verwendet. Ich erinnere mich noch an das ECW Championship Title Match, wo Chavo Guerrero von CM Punk via GTS in den Golf von Mexiko geschickt wurde. Ja, und die hat dann das Ganze dann halt im Koffer gemacht. Dann kam Sandow da noch, konnte nicht schwimmen. Ist er dann noch hinterher gesprungen. War sehr, sehr unterhaltsam. Also sowas finde ich immer super. Mhm. Ich muss auch wieder anfangen, sehe ich gerade. Video zu dem Match zeigen. Ja, genau. Geht's in diesem Match um den Koffer oder? Es ist lediglich ein Singles-Match. Also ein ganz normales Singles-Match. Und wenn jetzt Cody gewinnt, hat er nicht dann den Koffer von Damian Sandow gewonnen? Nee, also vom Koffer ist hier nichts. Es ist lediglich ein Singles-Match. Okay. Ich bin mir nicht so sicher, also eigentlich würde ich mehr sagen, dass Damian Sandow gewinnt, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, dass Cody Rhodes das hier wohl gewinnen könnte, damit man das Ganze noch ein bisschen am Laufen hält. Ich habe so das Gefühl, dass man wirklich noch auf eine Ebene weiter möchte und dass es dann wirklich doch nochmal um diesen Koffer geht. Es würde natürlich Sinn machen, das beim SummerSlam zu bringen, weil das SummerSlam ja entsprechend ein großer, wichtiger Pay-Per-View ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass man da noch ein Stückchen weiter mit dieser Story möchte. Deshalb tippe ich jetzt mal auf Cody Rhodes, auch wenn das vielleicht so ein bisschen ein Risikotipp sein könnte. Ich weiß gar nicht, ob das Risikotipp ist, weil ich sehe im Moment auch nicht, dass Damian Sandow irgendwo in der Nähe ist, dass er den Koffer irgendwie gegen den für einen Titelkampf eintauscht. Ja, ich auch nicht. Und deshalb fände ich tatsächlich auch, deshalb habe ich gefragt, ob es um den Koffer geht, fände ich es eigentlich logischer, wenn man so ein Match macht, wo es um den Koffer geht. Und dazu müsste jetzt tatsächlich Cody Rhodes erstmal gewinnen. So ein bisschen die Gefahr ist natürlich, dass Damian Sandow, der ja jetzt sowieso nicht so stark wrestlerisch aussieht, der halt nur einfach sehr, sehr gute Promos macht, dass er dann natürlich noch schwächer wirken könnte. Aber ich würde auch sagen, das erste Match gewinnt Cody und dann gibt es nochmal ein Match um den Koffer. Und das gewinnt dann wahrscheinlich Damian Sandow. Ja. Aber auf jeden Fall, ich freue mich auf dieses Match auch. Also ich glaube, das könnte auch sehr unterhaltsam werden. Überhaupt, wenn ich mal auf die Card gucke, hoch. Ich hab's selten, aber ich freue mich fast auf jedes Match. Ja, die Card ist sehr, sehr gut. Ja, auf die Diven-Matches vielleicht nicht. Ja, ich hoffe, es gibt aber, ein paar, ich hoffe, es gibt ein paar Einspieler von Total Divas oder so. Ja, die Sendung guckst du ja sowieso, da brauchst du ja die Einspieler nicht mehr. Ja, aber dann kann ich nochmal diese Höhepunkte miterleben wieder, diese ganzen Highlights. Ja, toll. Dann kann ich mich während des Matches nochmal in Erinnerung rumschwelten. Ich tippe auf Cody Rhodes. Habe ich schon notiert. Weißt du, was relativ nervig ist? Ich habe hier immer so meine alte Armbanduhr, die vielleicht hast du und vielleicht haben auch die Hörer, die gerade piepen gehört. Irgendwie jede Stunde. Ja, ja, genau, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß nicht, wo die ist, ich habe die irgendwie verlegt. Ach so, ja. Das macht die auch noch nicht so lange irgendwie. Das macht die erst seit, ich weiß nicht, seit ein, zwei Wochen hat die damit angefangen. Ich habe die schon seit Monaten, habe ich die nicht mal gesehen, aber irgendwie seit ein, zwei Wochen fängt die an, dauernd rum zu piepen. Ich sage nur so viel. Ja, ich weiß wohl. Ordnung. Ich hab mir gerade mit dieser Aussage mein eigenes Grab geschaufelt. Von ganzen Volk Sachen sind. Wer Unordnung hat, weiß das nicht. Ja, also so schlimm ist es gar nicht, muss ich sagen. Ja, wenn man eine piepende Uhr hat, aber nicht weiß, wo sie sein könnte, dann ist es schon ziemlich schlimm. Ja, aber so schlimm ist es wirklich nicht, glaub mir. So, es geht weiter. Und zwar, mit einem Singles-Match. CM Punk trifft auf Brock Lesnar. Und du bist glücklicherweise wieder dran. Ja, das ist mal interessant. Also, da gibt es ja jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also Brock Lesnar wird ja dann erstmal eine Weile verschwinden, aber es gibt ja immer noch die Gerüchte, eventuell Brock Lesnar gegen Undertaker bei WrestleMania. Ja. Wenn Brock Lesnar gegen Undertaker bei WrestleMania wirklich kommt, dann müsste er so langsam jetzt bei WWE auch mal ein Match im Pay-Per-View gewinnen. Hätte ja so gut wie kaum mal ein Match wirklich gewonnen. Auf der anderen Seite weiß man auch nicht, ne? CM Punk ist halt fest und da und der verschwindet jetzt nicht erst wieder bis WrestleMania und wenn er verliert, ist es natürlich nicht ideal, aber nichtsdestotrotz tippe ich mal auf Brock Lesnar. Mhm. Ja, man muss sagen, Brock Lesnar hat zwar diesen ganzen Kämpfen nicht gewonnen, aber es hat ihm auch irgendwie nicht groß wehgetan, weil ich meine, Brock Lesnar, das ist einfach eine Gestalt und der braucht keine großartigen Siege. Ja, aber irgendwann, wenn er jetzt nochmal verliert, irgendwann wird dann, glaube ich, so dieses Monster dann auch auf. Ja, das ist eine Sache, die merkt man dann halt erst, wenn es ein Pfeil ist. Brock Lesnar, da muss man vorsichtig mit sein. Mehr Schaden als CM Punk. Ich glaube, CM Punk, der ist so beliebt beim Publikum, ja. Da ist das gar nicht so ganz wild, wenn er jetzt verliert, dann der findet irgendeine Idee, wie er das auch noch gut in der Storyline sogar verpacken kann. Ja. Also man hat das ja gesehen bei den ganzen Angriffen und Sachen, die es zwischen Lesnar und Punk gab. Punk sieht ziemlich klein aus gegen Brock Lesnar, muss man echt sagen. Ein bisschen mickrig. Es würde schwierig sein, wirklich einen Sieg von CM Punk als ernsthaft und so rüberzubringen und zu verkaufen an das Publikum. Ich tippe auch auf Brock Lesnar. Ich glaube auch, also es gibt da ja noch diesen ich tippe darauf, dass das WWE Championship Match schon in dem Main Event kommt und da hat man ja, ich denke, dann schon etwas, was das Publikum zufriedenstellt. Ja. Face-Sieg, wie auch immer. Und ich denke, da kann man sich dann Brock Lesnar als Gewinner durchaus leisten. Ja, ja, was hier noch so diskutiert wurde auf dem Wrestling Observer, ob eventuell der Curtis Axel irgendwie mit eingreift und danach dann doch nochmal eine Fehde zwischen CM Punk und Curtis Axel kommt. Aber der Curtis Axel so richtig beliebt oder so richtig gut steht er, glaube ich, vom Publikum nicht da. Nee, er zieht weder allzu stark die eine noch die andere Reaktion. Aber auch als Heel wirkt er nicht besonders stark. Nee. Wobei er ja eigentlich ein guter Wrestler ist, aber seine Promos sind halt nicht so toll. Ja, wie gesagt, er zieht weder die eine noch die andere Reaktion allzu stark. Es ist halt dann wieder dieses interessiert uns nicht so wirklich vom Publikum. Was auch verständlich ist, muss man ja sagen. Ja, aber ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja, ich finde es auch schade, Gottes Namen. So, dann haben wir das World Heavyweight Championship Match. Eine der wenigen Matches, auf die ich mich nicht so stark freue. Alberto Del Rio gegen, und es liegt wirklich am Gegner, gegen Christian. Irgendwie möchte ich Christian in dieser Position nicht mehr sehen. Ja, Christian, da ist die Luft raus so ein bisschen, ne? Was komisch ist, weil auch er, da gilt im Prinzip so ähnlich, das ist fast so ein ähnlicher Fall wie Curtis Axel. Ein hervorragender Wrestler, im Gegensatz zu Curtis Axel auch hervorragende Promos, aber irgendwie ist er schon so lange dabei, dass das alles ein bisschen langweilig wird. Ja, es reicht. Also ich möchte ihn da wirklich nicht mehr sehen. Es ist wirklich so ziemlich das einzige Match, bei dem ich sagen würde, ja komm, dann muss jetzt nicht zu lange gehen. Das Interessante ist, Alberto Del Rio finde ich auch nicht besonders. Alberto Del Rio dagegen finde ich mittlerweile eigentlich sogar recht gut. Ja, ich finde ihn ein bisschen langweilig. Finde ich eigentlich gar nicht mehr. Das Gimmick hat sich für mich ein bisschen abgelaufen. Seine Promos sind immer dieselben. Ist auch fast dasselbe, egal ob er als Heel oder als Face Promos macht. Ja, der Rio halte ich aber mittlerweile für einen relativ für einen relativen Garant für wirklich gutes technisches Wrestling. Ja, ich hatte ihn ja auch live gesehen gegen, wenn ich mich nicht täusche, auch wirklich gegen Dolph Ziggler in Köln, und da hat er auch wirklich eine gute Leistung gezeigt. Auch so Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt immer bei Hausschuss sieht. Also da war ich auch sehr positiv überrascht. Ja gut, das ist Christian auch. Also ich bin auch davon überzeugt, technisch wird das hier eher eines der besseren Matches. Ja, auch wrestlerisch bin ich mit Christian nicht mehr hundertprozentig zufrieden. Also ich finde da... Nee, da kann ich nicht zustimmen. Ja. Ich tippe auf jeden Fall auf Del Rio. Das sehe ich anders. Da gab es ja jetzt auch noch die Geschichte von Mr. McMahon und das, oder Vince McMahon, dass er Christians Gesicht nicht wirklich mag und ihn deshalb damals 2005 auch nicht weiter gepusht hat und so weiter. Mhm. Nee, ich bleib bei Dario. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ich tippe aber auch mal auf Dario. Ja, gut. Ich könnte mir auch vorstellen, bei diesen ganzen Main-Events später, dass vielleicht schon wieder das World Heavyweight Championship Match, wie das bei WrestleMania zuletzt ganz gerne war, in den Opener geschoben wird. Ja, wobei, ich überlege gerade bei den Matches. Ja, das könnte ich mir auch fast vorstellen. Ist da sonst etwas, wo man sofort sagt, Opener? Nee. Dieses Match, was mal im Gespräch war zwischen The Shield und Big Show und Mark Henry, findet nicht statt, oder? Also es ist zumindest noch nicht auf der Card. Mhm. Das wäre sonst auch so ein typischer Opener-Kandidat. Aber gut, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wobei man Big Show und Mark Henry, glaube ich, eher nicht in den Opener setzt. Da hat man in der Regel lieber etwas Schnelleres an Match. Wieso, die sind doch schnell. Na gut, hast du auch wieder recht. Das kann man ja wohl nicht sagen. die müssen auch ein bisschen mehr Masse bewegen. Die sind schnell. Nur aufgrund der Masse, die sie bewegen müssen, täuscht das manchmal, als wenn sie langsamer wären. Ja, ich will jetzt nicht sagen schwabbelt, aber es zieht halt immer ein bisschen nach. Deswegen sieht man nicht, wie schnell die Bewegung eigentlich ist. Das ist wie bei dir, wenn du auf der Judomatte landest. Ja, das sieht dann wunderbar schnell aus und tut mehr weh, als es danach aussieht. Macht ihr denn da eigentlich auch so Turnierkämpfe, dass ihr sagt, so, jetzt gibt's einen Kampf und nach bestimmten Regeln mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere? Also ich war jetzt erst einmal da. Es war auch erst einmal, fand auch erst einmal statt. Unsere Lehrerin hat aber schon gesagt, am Ende des Schuljahres wäre sie sehr zufrieden, wenn wir dann auch wirklich mal ein paar Kämpfe auf die Beine stellen können. Ja, das wäre gut, ein Turnier. Ich würde mich als Promoter bereitstellen. Ja, ich mich auch, sehr gerne. Ich möchte nicht wieder auf diese Matte landen. Also ein Promoter hättest du an der Hand und über Internet-Pay-Per-View könnten wir sprechen. Also diese Matten sind echt sehr, sehr unbequem. Wir müssten aber noch ein bisschen, also so nur eine Matte, das wäre auch blöd. Wir müssten schon auch, dass wir vielleicht ein Inferno-Match oder so auf der Karte, das müsste ja wohl drin sein, sag's dir mal. Also ich sag mal so, wir haben eine Sparkassenarena neben der Schule, wir könnten das da reinlagern, wir könnten die Schule einladen als Publikum. Ist eine Sparkasse, nehmen wir gleich auch als Sponsor mit. Das genau. Also ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, da läuft. Ich werde mir das schon mal notieren. Ja, also das, ich wollte sowieso mal so eine Veranstaltung promoten. Ja, das sind dann die Aurich Judo Open. Ja, gut, muss da jetzt Judo unbedingt im Titel sein? Was hättest du denn lieber im Titel? Ja, irgendwie Fight Open oder so. Ja, Bloody Fight Open am besten. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Also gut, vielleicht, wenn man bei dem einen Match so ein bisschen mit Reißzwecken arbeitet, das muss ja mal drin sein. Ja, ich bin für die Violent Fight Night. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen schon technisch auch anspruchsvolle Kämpfer haben. nur halt auch ein paar schöne Gimmicks. Ja. Ich kann dann ja einfach als... was gibt's denn da Tolles? The Barbarian. Gerade im Überlegen. Na, das lassen wir noch als Überraschung frei. Du musst ja irgendeinen Gimmicknamen, um eine Alliteration zu haben, der mit M dann anfängt. Mirko, The, und so weiter. Ja, ich könnte ja auch einfach in einem schönen Auto reingefahren kommen, in die nette Halle. Nee, das finde ich nicht so gut. Wie, Wie wär's denn mit dem Fahrrad? Ich könnte ja mit dem Fahrrad da reinfahren. Es gab ja mal so ein schönes Gimmick von Paul Birchall, wo du, der sich als Pirat so rein. Stimmt, ja. Das wäre doch was für dich. Ja. Das passt auch so zu dem Veranstaltungsort im hohen Norden. Und dann haben wir einen schönen Song von. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, irgendwie sowas. Ja. In einer verrockten Version auch auf dem CD. Ach ja. So, wir haben den Main Event. Das WWE Championship Match. Jetzt sind wir aber nicht mal bei der Judo Open, oder? Nee, ich glaube, das können wir uns leider nicht finanziell leisten. SummerSlam also wieder. Okay, ja. WWE Championship Match. Special Referee ist Triple H. John Cena trifft auf Daniel Bryan. Ich hoffe einfach nur, dass Triple H nicht die Qualität, die technische Qualität des Matches, die Daniel Bryan auf die Beine stellen könnte, in irgendeiner Weise zerstört. Das hat mich auch geärgert, dass sie da Triple H als Special Referee reingenommen haben. Und ich hoffe, dass da nicht jetzt irgendwie so ein albernes, dämliches Finish kommt. Ich hoffe, das bleibt ein technischer Kampf und kein Storyline-Kampf. Ja. Es gab ja jetzt die ganzen sozusagen Hinweise darauf, dass Randy Orton eventuell reinkommt und seinen Koffer dann einreicht. Ja, es gab die Gerüchte, dass Daniel Bryan wahrhaftig gewinnt, aber dann danach direkt Randy Orton eincasht. Jetzt könnte man auch sagen, es gibt ein Triple Threat Match, Randy Orton casht also direkt mit in das Match ein. Aber wir tippen jetzt, ich sag mal so, wenn wir jetzt mal sagen, okay, der kommt nicht gleich am Anfang und da gibt's kein Triple Threat, gehe ich jetzt mal einfach nicht von aus, weiß ich nicht, habe ich nicht gehört als Gerücht, aber gehen wir mal von aus, es findet das Match nochmal statt und egal wer gewinnt, danach reicht Randy Orton den Koffer ein. Wir tippen aber, als wenn das nicht passiert, ne? Du tippst, wer das Match... Ja, genau. Abhängig davon, ob dann hinterher jemand reinkommt, also ob Randy Orton reinkommt und sich den Titel dann gleich wiederholt. Genau, du tippst John Cena gegen Daniel Bryan. Alles, was danach passiert, ist uns egal. Ja. Also mir fällt das ja sehr schwer. Ja, das kann ich verstehen, du. Bin ich ja nicht dran oder fängst du an? Nee, du bist dran. Ich habe gerade schon Dario zuerst getippt. Das auch noch. Also, es fällt mir wirklich schwer. Ich denke die ganze Zeit, naja, den Cena lässt man ja auf keinen Fall verlieren. Aber ja, das denke ich auch. Das denke ich auch immer. Dann könnte ich mir schon eher vorstellen, zumal John Cena ja mit Money in the Bank mal seinen Koffer selber eingereicht hat und nicht gewonnen hat, dass er da schon nicht so eine gute Historie hat. Dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass das so läuft, dass Daniel Bryan gewinnt und Randy Orton dann einreicht. Das könnte ich mir theoretisch vorstellen. Es hieß ja mal, es gibt jetzt das große Cena-Jahr, in dem er alles gewinnt und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Cena das hier nicht gewinnt irgendwie. Es könnte natürlich auch sein, dass Cena gewinnt, Orton einreicht und Cena dann trotzdem gewinnt. Das wäre noch schlimmer. Dann wären natürlich mit Daniel Bryan und Randy Orton leicht zwei weg vom Fenster. Mhm. Ich überlege gerade, wer könnte denn jetzt, nehmen wir mal an, Daniel Bryan gewinnt, Randy Orton reicht ein, dann gibt es erstmal eine kurze Fehde zwischen Randy Orton und Daniel Bryan um den Titel. Was könnte denn dann John Cena in der Zeit machen? Ja, das ist das Schwierige. Pass auf, Daniel Bryan gewinnt, klar. Natürlich muss Daniel Bryan gewinnen. Geht ja gar nicht anders. Ist ja einfach zu tippen. Der John Cena, der muss ja erstmal zur Operation. Der hat ja, hast du das gesehen auf diesem einen Video mit seinem Ellbogen? Nee. Bei den Raw-Videos, da war bei seinem Promo, hat er dann irgendwann auch auf seinen Ellbogen hingewiesen. Das sieht wirklich so aus, als wenn aus dem einen Ellbogen da unten aus dem Gelenk ein Tennisball rauswächst. Der hat da irgendeine Verletzung, stimmt. Das, jetzt erinnere ich mich nämlich wieder. Und er muss operiert werden. Klar, dann müssen wir den Titel vorher natürlich wechseln. Ja, sicher. Daniel Bryan gewinnt und dann ist das wahrscheinlich so, wie die Gerüchte sagen, dann wird Randy Orton wahrscheinlich den Koffer einreichen. Also ich würde auch sehr gerne eine kurze Fehde zwischen Daniel Bryan und Randy Orton sehen, das stelle ich mir fantastisch vor. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, ich mich auch, definitiv. Und können wir dann machen, während Cena sich operieren lässt. Ja, und wenn Cena dann wieder da ist, hat man dann halt Cena gegen Randy Orton. Das finde ich auch nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Du tippst auf Daniel Bryan? Aber ich glaube, es würde für John Cena noch schlechter aussehen, aber er muss ja wirklich zu dieser Operation, das haben sie beim Wrestling, ich habe das fast vergessen, es fiel mir jetzt gerade so wieder ein, wie wir darüber gesprochen haben. Das wird ja noch schlechter aussehen, wenn er jetzt gewinnt und dann aber Randy Orton den Titel einreicht. Vor allen Dingen ist er dann weg. Stimmt. Ja. Und dann ist ja kein Programm für Randy Orton da. Wenn Daniel Bryan gewinnt, ist auch gleich das Programm für ihn da. Ja, so haben sie zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ja. Ich weiß nur nicht, wie lange das mit der Operation mit Cena dauert. Ja, aber also. Ich habe das nicht gesehen, guck dir nochmal das Video an. Nee, ich hab Raw gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Und da musst du mal, ich glaube, das ist ja, glaube ich, der linke, dann Ellbogen wirklich. Mhm. Also wirklich das Gelenk. Das sieht ganz furchtbar aus von außen. Als wenn das rausgewachsen ist. Wie so ein Tennisball, der dazu sitzt. Na, ich hatte Raw ehrlich gesagt nicht geguckt. Nee, ich habe nur es gibt ja immer noch diese Seite da, diese deutsche WWE-Seite mit den Videos. Mhm. Ich gucke meistens die Raw-Videos und den Rest kriege ich dann über Wrestling Observer mit. Mhm. So, du tippst auf Daniel Bryan. Ja. Ja, jetzt ist das Spannende, wir haben nur einen Tippunterschied bis jetzt und das ist war, ja, ich entweder... Glaub, du hast jetzt auch auf Daniel Bryan. Ne, ich habe noch gar nicht getippt. Also entweder das Team von Ziggler oder das Team von Biggie Langston. Daran würde es sich entscheiden, wenn ich jetzt auch Daniel Bryan tippen würde. Mhm. Ich tippe gerne dann mal irgendwas anders und sag mir dann später, während ich den Pay-Per-View gucke, oh Gott, wie blöd warst du, das getippt zu haben. Ich tippe trotzdem jetzt mal auf John Cena. Weißt du irgendwelche neueren Informationen, dass diese Operation nicht stattfindet? Nee, ich weiß nicht. Das aber ist jetzt... wie stellst du dir das vor, wenn er das gewinnt? Meinst du dann, dass trotzdem der Koffer eingereicht wird? Ich kenne die WWE und ich weiß, was da so gerne mal passieren mag. Ich tippe darauf, John Cena gewinnt einfach nur den Main Event und danach ist es vorbei. Steinhart. Also glaubst du, diese ganzen Geschichten mit Randy Orton, auch das, was jetzt so die ganze Zeit in den Fernsehsendungen, dass er da noch reinkam, das ist alles nur... Show gewesen und da passiert ich hoffe stärkstens darauf, dass das passiert, aber ich weiß auch, dass die WWE, wenn es solche Gerüchte und Hoffnung gibt, das gerne mal einfach sein lässt. Ja, wobei sich das in letzter Zeit auch ein bisschen verändert hat, ne? Das stimmt schon. Nur irgendwelche Ende von Matches auch umgestellt, weil das schon irgendwie bekannt war und das haben sie ja irgendwie, hatte ich schon den Eindruck, auch mit dem Wechsel zu Triple H, haben sie gesagt, nee, warum sollen wir uns von denen unsere Storylines verdrehen lassen? Wir machen das trotzdem wie geplant. Naja. Ich bin gespannt. Aber ich weiß nicht so genau, wie das dann mit der Operation da laufen soll. Dass wir dann den Titel 2 Monate irgendwie auf Eis legen, wenn er so lange weg ist. Könnte auch passieren, ja. Finde ich schon komisch. Man könnte auch danach bei Raw sagen, es gibt so eine Battle Royale um den vakanten Titel oder irgend sowas komisches oder ein Turnier. Also ich bin mir relativ sicher, dass diese Verletzung, weil so wie das da im Fernsehen aussah, das war keine Storyline. Und ich meine, er wäre jetzt auch schon irgendwie bei einigen Hausshows gar nicht mehr aufgetreten. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur irgendwie Gerüchte in die Welt setzen, um sozusagen ein anderes Ende vorzutäuschen. Ja, umso gespannter können wir auf jeden Fall auf das ganze Match sein, das ist klar. Ja, ich am Anfang dachte ich ja auch, das interessanteste Match ist eigentlich CM Punk gegen Brock Lesnar. Aber ich muss sagen, ich finde der Main Event ist wirklich ein würdiger Main Event jetzt. Ja, definitiv. Und es ist natürlich, also die Card ist wirklich super. Weil es ist eine super tolle Sache, wenn man sich wirklich nicht nur auf den Main Event freut, wenn es so viele Sachen gibt, auf die man sich wirklich... Ja, 5, um das mal so zu sagen. Ja, also es gibt wirklich einige Sachen, auf die man sich stärker freut, als es oftmals der Fall ist. Und das ist natürlich eine super Sache. Mhm. Also hier hat man es dann wirklich mal geschafft, SummerSlam zumindest jetzt von der Karte her zu einem Pay-Per-View zu machen, der wirklich recht wichtig ist. Ja. So, wie machen wir denn das jetzt weiter? Machen wir dann auch eine Review-Sendung? Also ich würde vorschlagen, wir machen nächstes Wochenende auch das Review, ja. Würde Sinn machen. Ja, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Hey, jo, wird getan. Will ich mal gucken, wie das hier läuft. Jo. Und dann müssten wir müssten so langsam zum Ende kommen, aber ich wollte dich trotzdem noch fragen, welches Buch du aktuell liest. Also ich habe gestern den ganzen Tag über auf einer goldenen Hochzeit und hatte da ein bisschen Zeit zu lesen. Also habe ich da durchgelesen Knockemstiff von, also den Autor kennst du bestimmt, Ray Donald Pollack, kennst du bestimmt von Handwerk des Teufels. Ich kenne den Autor kenne ich nicht, das Buch heißt glaube ich Knockemstiff. Ich glaube, das K spricht man nicht. Ja, es ist Englisch, ja. Beziehungsweise das N spricht man nicht. Ja. Aber ich habe die Kritik auf Spiegel Online zu dem Buch gelesen. Das Buch selber habe ich nicht gelesen. Du kennst den Autor und wahrhaftig nicht. Handwerk des Teufels, noch nie gehört? Sagt mir jetzt. Okay, das ist überraschend. Das war nämlich auch lange Zeit, also ich glaube, es war auf keinen Bestsellerlisten, aber es war auf jeden Fall auch immer sehr, sehr gut in der Kritik. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch. Es ist wieder ist mehr eins von diesen dünnen Büchern, hat 189 Seiten. Der Autor, der schreibt sehr direkt, was er meint. Also es werden hier auch unschönere Details gut erzählt. Ich mag auch gerne, wie der Autor sich ausdrückt. Also es ist irgendwie so, der schreibt über die unschönen Dinge, aber durchaus schön, finde ich. Und das Interessante an diesem Buch ist, es ist nicht eine durchgehende Story, die erzählt wird. Und es wird nicht erzählt, was eine Person passiert, es wird nicht eine Person genau charakterisiert, sondern in den ganzen Kapiteln des Buches wird sozusagen dieser Ort, Nockemstiff, genauer charakterisiert. Es wird ganz viele kleine Geschichten von verschiedenen Leuten aus diesem Ort erzählt und dadurch erfährt man halt immer mehr von diesem Ort. Das finde ich ganz interessant. Das ist also ein bisschen mehr so wie so ein Episodenroman. Genau, also es gibt 1, 2, 3 Leute, die dann auch immer mal wieder auftauchen und auch wo mal Verweise auf andere Leute, aber an sich kann man auch jede Geschichte alleine lesen. Und das fand ich sehr, sehr interessant und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, das Buch. Also wenn du nochmal was für, weiß ich nicht, was suchst, was du relativ schnell durchlesen kannst, dann würde ich dir das durchaus empfehlen. Mhm. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Ich lese regelmäßig da auf Spiegel Online im Kulturbereich. Ja, ich gucke auch ganz gerne mal an. Also ich glaube, da dachte ich auch. Ich denke mal, ich habe es dadurch auch gefunden, ja. Es vom Schema her mit diesen, es sind einzelne Geschichten, wo teilweise Leute wieder auftauchen, aber nicht wirklich so in einer Geschichte im Grund. Das ist so ein ähnlicher Mechanismus. Ich habe mal, als ich so alt war wie du in den 80ern, gab es mal eine junge Garde von neuen amerikanischen Schriftstellern, die hochkamen. Da gehört zum Beispiel auch dieser Bret Easton Ellis dazu. Und da gab es ein Buch von einer Autorin, die hieß damals, die heißt heute sicherlich immer noch so, aber hab da öfter mal geguckt, die schreibt glaube ich nicht mehr so oder kaum noch, Tamar Janowitz. Und die hat ein Buch geschrieben, das hieß Großstadtsklaven und das spielte in New York und das hat so eine Künstlerszene beschrieben und das war genau derselbe Mechanismus. Das waren immer Kurzgeschichten und dann ging es um bestimmte Personen und die eine Person aus der einen Kurzgeschichte tauchte manchmal als Randfigur in der anderen auf, aber hatte jetzt direkt damit eigentlich nichts zu tun. War nur halt irgendwie, da tauchte die auf und man wusste, den kennst du doch irgendwo und dann hat man gedacht, ach ja, richtig, der hatte ja das andere in der Geschichte. Das finde ich, eine sehr nette Idee. Ich habe mal den Titel auch gerade mal aufgeschrieben, dann kann ich danach mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob es das Buch noch gibt. Alles, was irgendwann mal erschienen ist, gibt es auch noch irgendwie. Man das überhaupt noch bekommt, weil das ja, wie gesagt, 80er Jahre, ich schätze mal so 85 oder so. Ja. Da war eine bekannte Geschichte, die, glaube ich, dann auch im Rolling Stone sogar abgedruckt ist, die hieß Du und der Boss oder so. Da ging es um Bruce Springsteen. Auch eine, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Auch wenn ich das Buch, glaube ich, gar nicht mehr habe. Musst du mal gucken. Also das wäre auch sinnvoll, das als Kindle-Ausgabe mal rauszubringen. Aber ich glaube nicht, dass das jemand gemacht hat. Ich werde da mal nachgucken, auf jeden Fall. Ich lese zurzeit, ich muss mal hier auf die Hülle gucken, weil ich kann mir den Titel nicht merken. Ja. Der Fälscher, die Spionin und die Bombenbauer. Alex irgendwas, ja. Steht auch auf meiner Liste, ja. Alex Kapus. Ich habe jetzt so die ersten 200 Seiten. Das ist ja auch nicht so dicht, das sind so 280 Seiten. Also ich habe es jetzt so zu 2/3 durch. Und? Ist ein ganz tolles Buch. Gut, dann bitte nicht weiter verraten, dass ich das lese. Das kriegt wahrscheinlich Oma mal irgendwann von mir geschenkt. Das habe ich nämlich als Papierbuch. Ja, also das steht auch ganz groß auf meiner Liste. Also das ist ein ganz poetisches Buch, ganz ruhig geschrieben, wenig direkte Dialoge, viel Beschreibung und eine ganz, ganz tolle Sprache. Am Anfang, also man muss es auch ein bisschen mit Ruhe und Geduld lesen, am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen und als ich dann erstmal drin war, das war dann ganz toll. Aber das ist so ein Buch, da kann ich nicht jetzt 200 Seiten am Stück lesen. Da denke ich immer, da musst du mal ein bisschen Pause machen, um die Sprache wirklich auch zu genießen. Aber ganz tolles Buch. Ja, das wollte ich auch auf jeden Fall irgendwann nochmal. Ich habe gerade mal nach Großstadtsklaven geguckt bei Amazon. Ja. Also es scheint da einen Film von 2005 von zu geben. Den gibt's auch auf Lager auf DVD. Ich glaube, den habe ich mal gesehen, aber der taugt nichts. Das Buch an sich gibt es in mehreren Ausgaben immer noch gebraucht zu kaufen. Also das kriegt man dann zum Beispiel für einen Cent gebraucht. Ah, als gebraucht, aber nicht als Neuausgabe. Nee. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das kann ich dir empfehlen. Also ist, ja, das ist jetzt nicht mehr nur, das ist jetzt fast 30 Jahre her, dass ich... Ja, das Leben vergeht. Ich werde ja auch immer älter. Ja. Und, als ich das letzte Mal über das Buch gesprochen habe, habe ich, glaube ich, noch gesagt, das habe ich vor 20 Jahren gelesen. Aber du kannst ja sehen dadurch, dass ich mir das gemerkt habe. Also damals, zu der Zeit, gab es im Prinzip drei herausragende Autoren und ich würde mal sagen auch so 3 bis 4 herausragende Bücher. Das eine ist dieses Großstadtsklaven von der Tamar Janowitz. Ja. Die hat danach bis auf einen Erzählungsband nichts Sinnvolles mehr oder nichts wirklich Gutes mehr geschrieben. Mhm. Dann gab es J. McInerney, ein starker Abgang. Das ist wahrscheinlich das einzige Buch, das ich bestimmt 10-mal gelesen habe. Ganz großartiges Buch. Von dem gibt es dann noch ein Buch, das heißt Ein Handklatschen in Kyoto. Das ist fast noch besser. Da geht es übrigens auch ein bisschen um, ich glaube, das war auch Judo. Genau, das war auch Judo. Das war nicht Karate. Nee, das war Karate. War nicht Judo, war Karate. Und dann gibt es als dritten Autor den Bret Easton Ellis. Ja. Der hat vor, bevor er dieses blöde American Psycho geschrieben hat, hat er Unter Null geschrieben. Das war so das Buch damals in der Zeit. Okay. Also wenn du neben Großstadtsklaven noch ein anderes lesen willst, dann lest mal ich hab mir das... von dem J. McInerney das. Ja, okay, Daka. Ist gemerkt. Das ist auch übrigens ein ganz kurzes Buch, 200 Seiten. Und das Interessante an dem Buch ist, das ist in der zweiten Person geschrieben. Mhm. Das heißt, der spricht die ganze Zeit mit du machst das. Ja, das gibt's nur selten, ja. Das entwickelt einen ganz interessanten Sog und das kann man wirklich locker in 3-4 Stunden durchlesen. Mhm. Okay. Das gibt es bestimmt auch noch bei Rowohlt zu kaufen. Okidoki. So, dann hätten wir Literaturtipps wieder... Das war die Literaturecke, jetzt sind wir auch auf den letzten 5 Minuten. Ja, auf den Stand gebracht. Mein letztes Hemd auch fast hier fertig gebügelt. Wunderbar. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, uns so langsam zu verabschieden. Ich bin sehr gespannt auf den SummerSlam heute Nacht. Und ja, mal gucken, was ich davor noch mache. Wie das Du musst noch ganz kurz erzählen, ob du denn aktuell noch Musik hast, was Interessantes hörst. Ich habe jetzt zuletzt endlich mal dieses hochgefeierte, viel umhypte Album von Jay-Z gehört. Frag mich jetzt gerade nicht, Magna irgendwas. Magna Carta. Ja, genau. Da wurde ja viel gesagt, Gott, das Ding ist ja so fantastisch und so. Ich hab's gehört und ich muss sagen, es ist wirklich nicht so schlecht. Also, ich finde ja immer bei diesen Hip-Hop-Alben, die so extrem lang sind, dass da ein bisschen zu viel drauf ist. Das finde ich auch da, aber an sich muss ich sagen, es ist wirklich ein sehr gutes Album. Hast du denn auch das Neue von dem Kanye West, dieses Jesus, gehört? Nee, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich muss überhaupt sagen, es gab ja... In die Kunstszene jetzt abzutauchen. Mhm. Also ich will es auch auf jeden Fall noch hören. Ich habe ja eh Spotify, da habe ich ja die Möglichkeit. Ich muss sagen, es waren ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit über einen Monat Ferien und in den Ferien höre ich eigentlich immer relativ wenig Musik, weil ich Musik immer im Bus höre und dementsprechend mein Musikentzug ist wieder vorbei und jetzt, wo die Busfahrten immer wieder da sind, höre ich jetzt auch wieder mehr Musik. Ja, gut, dann haben wir das auch. Bei dir noch irgendwas Spannendes an Musik? Ja, im Moment habe ich wieder eine Phase, wo ich fast nur Klassik höre. Ja, das ist schlimm. Das ist nicht so deine Musikwelt. Im Moment höre ich ein ganz interessantes Album, das nennt sich The Goldmine Variations. Das sind quasi die Goldberg Variations von Bach, aber auf dem klassischen Akkordeon gespielt von jemandem. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist auch mal interessant. Statt auf Klavier oder Cembalo, die sind ja damals komponiert worden für Cembalo. Und es gibt die unterschiedlichsten Aufnahmen. Es gibt das dann wirklich mit Cembalo, dann gibt es das mit Orgel, dann gibt es das hier mit Klavier, teilweise auch Streicher. Und da hat es tatsächlich mal jemand auf dem klassischen Akkordeon, aber wirklich ernsthafte klassische Musik. Nicht irgendwie hier Schifferlieder, ne? Nein. Also wirklich, wirklich. Und das ist schon interessant. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Heute habe ich auch klassische Musik überraschenderweise gehört. Und zwar live. Heute war ich ja, ach ja, das wollen wir ja auch nochmal machen. Heute war ich ja in der Kirche. Ja. Und, ja, das wollten wir auch nochmal machen, ja. den Review der Predigt, aber das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Ich weiß ja nee, ich war jetzt auch traurigerweise gar nicht in der Kirche. Das ist nicht gut. Bei uns in der Kirche war heute so, auf einmal kam, die Musik ist ja immer hinten oben, da wo die Orgel auch ist. Ja. Und dann kam irgendwann Musik und dann dachte ich, das ist ja komisch, ist die Kirchenmusikerin vielleicht im Urlaub? Weil dann dachte ich, da kam ja Musik vom Band, weil das war so mit Violine und so. Und dann sagte irgendwann bei den Abkündigungen, erzählte dann da die aus dem Kirchenvorstand, ja, und dann haben wir ja zum Eingang ein Stück von Händel gehört, so und so. Da bedanken wir uns bei unserer Stammorganistin und dann sagte sie noch Namen und der und der. Und dann sagte, und zum Ausgang spielen die dann nochmal den zweiten Satz aus demselben Stück. Zum Ausgang habe ich mich mal umgedreht und dann dachte ich, da steht tatsächlich eine mit Violine und die mit Orgel begleitet so und die spielen das wirklich so gut, dass das klang, als wenn das vom CD kam. Also sensationell. Ja, ich habe heute noch keine Musik gehört. Also Hände musst du hören. Kann dir jetzt aber nicht das genaue Stück sagen. Es war ja auch nur so eine Art, das ist nicht so schlimm, du. Hast du zwar gesagt, aber ich hab's mir nicht gemerkt. Ja. Kannst du mal bei Spotify Händel eingeben? Ich glaube, da werde ich glücklicherweise nicht auf viel stoßen. Doch, das wäre sehr glücklich, wenn du da auf was stößt. So, dann wollen wir mal zum Ende kommen. Jetzt ist nämlich genau halb und das Händel ja. Ist, wie gesagt, fast fertig. Ich freue mich auf den SummerSlam. Wir sind das nächste Wochenende wieder da und werden auf den SummerSlam zurückblicken mit allen fantastischen Feuerwerken, Highlights und was auch immer. Also die größte Party des Sommers hier im ostfriesischen Regenwetter. Nächstes Wochenende in Dropkick Drama und ja, dann kann ich mich nur wieder fürs Zuhören bedanken, dass du wieder mitgemacht hast, Thomas, und wir hören uns nächstes Wochenende wieder und tschüss. Palim, palim.